Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Heute möchte ich euch etwas sagen, womit ihr eure Ehe stabil halten könnt, gegebenenfalls sogar schon retten könnt vielleicht damit. Und das ist eigentlich eine ganz einfache Sache, die jeder von uns eigentlich kennt und jeder von uns auch braucht, ob man das zugibt oder nicht. Und die Sache ist so einfach und man sollte sich immer ein bisschen Zeit dafür nehmen. Und hier ist auch schon der Stichpunkt: Zeit. Nehmt euch, ihr Ehepaare, 10, 15 Minuten Zeit. Nicht länger, ihr braucht nicht länger. 10, 15 Minuten Zeit nur für euch selbst. Am Abend setzt ihr euch hin und ihr redet miteinander. Redet nicht über die Kinder. Vielleicht redet sogar nicht mal über die Arbeit. Einfach fragen, wie es dir geht, wie fühlst du dich, was hast du heute alles gemacht. Aber gerne könnt ihr natürlich auch über eure Arbeit, über eure Gefühle sprechen. Für diejenigen, die Kinder haben, sie sollten erstmal das Thema von Kindern natürlich hinauszögern, weil erstmal ist wichtig der Ehepartner, der gegenüber dir sitzt. Wie geht es ihm? Wie fühlt er sich? Was hat er heute gemacht? Denn Kommunikation, meine lieben Geschwister, ist das A und O von jeder Beziehung. Kommunikation ist eigentlich das Wichtigste, was es gibt in einer Beziehung, in jeglichen Beziehungen, besonders in der Ehe. Denn wenn die Kommunikation fehlt, dann hat man viele Missverständnisse. Aber wenn man sich Zeit nimmt dafür, um ein bisschen miteinander zu reden, ihr werdet auch sehen, wenn ihr anfangt, 5, 10, 15 Minuten miteinander zu reden, nach 2 Stunden merkt ihr habt 2 Stunden miteinander geredet. Das passiert wirklich. Weil das passiert automatisch. Besonders von jenen, die sagen, ich brauche das nicht, ich habe das nicht nötig. Doch, das ist sehr wichtig. Man sollte sich mit seiner Ehefrau, mit seinem Ehemann hinsetzen und einfach miteinander reden. Sachen, die einen bedrücken, wie es einem geht, wie man sich fühlt. Jeden Tag. Wenn man das schafft, jeden Tag 10, 15 Minuten sich miteinander zu unterhalten, dann wird man sehen, dass die Ehe stabil ist. Warum? Weil man erkennt erstmal, dass der Gegenüber einem zuhört. Und das ist auch sehr, sehr wichtig natürlich bei diesen 10, 15 Minuten. Man sollte den anderen aussprechen lassen. Und wenn er fertig ist, dann tust du auch mitreden. Und man sollte natürlich aufmerksam zuhören und nicht einfach, ja, ich höre dir zu. Nein, wirklich in die Augen schauen, zuhören, gegebenenfalls kommentieren oder warten, bis es zu Ende ist und dann etwas dazu sagen. Denn das ist sehr, sehr wichtig. Unser bestes Beispiel war der Prophet sallallahu alaihi wasallam. In diesem Hadith findet man, das ist ein sehr langer Hadith, als Aisha mit ihm spricht und er ist nach einer schweren Sache nach Hause gekommen und war müde, er wollte eigentlich sich hinlegen. Aber Aisha hat ihm von den ganzen Frauen erzählt, die über ihre Ehemänner schlecht gesprochen haben und so weiter. Und die Gelehrten wundern sich über die Geduld des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wie lange er ihr zugehört hat. Und am Ende, er hat ihr wirklich zugehört. Denn am Ende hat er gesagt, ich bin für dich wie der und der. Subhanallah. Ja, nur, dass ich dich nicht verlasse, hat er gesagt. Ich bin für dich wie er für sie. Nur, dass ich dich nicht verlassen würde, inshallah ta'ala. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, subhanallah. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die uns da gibt. Nehmt euch Zeit für eure Frauen, für eure Männer. Für den Mann ist das genauso wichtig wie für die Frau. Aber natürlich für die Frau ist diese Sache noch viel, viel wichtiger. Dass sie das Gefühl bekommt, dass jemand ihr zuhört und dass man sie auch ernst nimmt. Das kann alles in diesen 10 Minuten passieren. Und das Gleiche kann auch auf der anderen Seite passieren, dass der Mann merkt, die Frau hört mir zu und sie gibt mir dadurch ein bisschen Respekt. Und da passieren so viele Sachen, subhanallah. Und das ist mein Tipp an euch. Für diejenigen, die noch heiraten möchten, für diejenigen, die frisch verheiratet sind, für diejenigen, die schon lange verheiratet sind, nehmt euch dick, macht euch eine Zeit. 10, 15 Minuten, ihr würdet euch wundern, was alles da passiert. Diese Sache kann eure Ehe retten. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala eure Ehe retten und eure Ehe stabil machen. Barakallahu fikum. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Geschwister. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.